Dr. Ohl, Rainer und der dunkle Parabelritter, vom 22. August 2018. Da ist er ja schon wieder, Alter. Alex Prinz, der dunkle Parabelritter, das langhaarige Schielböckchen haut sein letztes Drachenlord-Video raus. Also diesmal wirklich das letzte, ganz bestimmt. Eigentlich wollte er ja nie wieder was über den Drachenlord raushauen, aber weil der heute überall in den Zeitungen und sogar im Fernsehen rumgereicht wurde, kann der Alex natürlich nicht widerstehen, mit Rainer Bezug doch nochmal paar Klicks abzugreifen. Aber diesmal echt zum letzten Mal, bis er mal wieder neue Klicks braucht. Irgendwann demnächst, wenn das mit dem Staatsexamen doch nichts wird bei der dummen Sau. Aber natürlich hat das Schielböckchen nichts anderes im Sinne, als seine unglaubliche moralische Entrüstung ins Netz zu posaunen. Es ist ja fürchterlich und einfach nur gräulich und abscheulich, wenn sich irgendwo hunderte Untersekundaner treffen und einen Nachmittag lang trotz polizeilicher Weisung mehlig unter Alkoholanfluss geraten. Das hat doch nichts mit Metal zu tun, das kann er absolut nicht mit dem ansonsten von ihm propagierten Lebensstil in Einklang bringen, die dumme Sau. Dass der angehende Deutschlehrer den Unterschied zwischen buchstäblich und figurativ nicht kennt, stellt er als nächstes unter Beweis, die dumme Sau, bevor er dann nach nicht mal 2 Minuten gleich den dicksten Bock schießt und das Schanzenfest ganz ehrlich und mit vor Entrüstung zitternder Stimme mit einem Pogrom vergleicht. Ja, richtig gelesen, macht er wirklich, die dumme Sau. Ist ja historische Tatsache, dass die deutschen Juden damals partout nicht aufhören konnten, den billigen kleinen kargen Nazis von der Sei anzudrohen, ihnen die Prüchel meilenweit hinauszuschmassen und ihr dummes, provokantes Judentum einfach nicht abstellten, obwohl jeder sehen konnte, wie sehr ihnen das selbst schadete. Aber als sich dann der Volkszorn nach monatelanger Absprache und Ankündigung formierte, stand natürlich die reichsdeutsche Polizei wie ein Mann zwischen den Braunhemden und ihren Opfern, so dass den Nazis dann gar nichts anderes übrig blieb, als viele kleine Feiglinge zu saufen, mehr so aus Versehen den Reichstag anzukockeln und dann maulend wieder abzuziehen. Den Juden wurde dann zur Strafe nur ihr Hauptkanal weggenommen. Ja, so war das damals bei den Pogromen, das weiß er genau, die dumme Sau. Dass es aber Pogrome und nicht Pogrome heißt, davon hat der angehende Deutschlehrer natürlich keine Ahnung. Wie läuft eigentlich das Studium, du dumme Sau? Gerissen wie er ist, findet unser Schielböckchen natürlich eine Möglichkeit, seinen himmelschreiend steindummen Judenvergleich anzustellen, ohne das selbst zu tun. Er erfindet einfach spontan einen Freund, der den Vergleich durchgeführt haben will. Netter Versuch, Lügensachse, aber es weiß doch sowieso jeder, dass der Freund erfunden ist, du hast nämlich überhaupt keine Freunde, du dumme Sau. Und solange du solche gewissenlosen Vergleiche anstellst, wird sich daran auch nichts ändern. Wenn man dir mal ein Echo verliehen hätte, jetzt müsstest du ihn wieder abgeben, du dumme Sau. Als nächstes scheitert der Schielsachse krachend an einem Gandhi-Zitat, indem er erst die 3 Stufen durcheinander bringt und dann auch noch vergisst, dass das Zitat ja im Original nichts anderes als genau das sturheile raute Unbösejagdgeschrei zum Ausdruck bringt, das Rainer sich auf die Fahne geschrieben hat. Tja, schade, daneben. Aber macht nichts, Schielböckchen kriegt stotternd und stammelnd gerade noch die Kurve, denn eigentlich wollte er uns ja erzählen, dass er immer versucht hat, dem Rainer zu helfen, die dumme Sau. Immer? Ja. In der Phase zwischen seinem Schanzenbesuch, bei dem er Bumsti zum Tanzbär und die Bumsti-Bude zum Jahrmarkt der Eitelkeit für seine eigenen Zuschauer zweckentfremdet hat, bis zum Mittwoch, bei dem er feixend und natürlich mal wieder am helllichten Tag biersaufend vor dem Livestream hockte, also in den Monaten zwischen diesen beiden moralisch völlig einwandfreien, wenn nicht lobenswerten Aktionen, da hat er versucht, dem Rainer zu helfen, die dumme Sau, weil er sowas wie Rainers Vorbild war. Die dumme Sau. Nur schade, dass alle so heldenhaften Versuche seinerseits nichts fruchten wollten. Das liegt aber nicht an Schielböckchens fehlendem Einsatz, sondern nur daran, dass Rainer halt ein wenig dumm ist. Naja, da hat der angehende Pädagoge halt aufgesteckt und jetzt hockt er in seiner Bude, um uns so eindringlich klarzumachen, dass der dicke fette Pfannkuchen demnächst wohl sterben wird. Und zwar deshalb, weil die ganzen fiesen Hater ihm solchen Stress verursachen, dass das arg auf die Gesundheit schlägt. Die 4.500 Kal Fett und Zucker pro Tag, die steckt der Schwibschwabbel weg, aber der Het, Iwe, der wird ihn sicher dahin raffen. Oder das erledigt gleich irgendein kaputter Hater persönlich, und beim Ausmalen dieser Räuberpistola ist der Schielsachse allen Ernstes kurz davor, sich ein wenig Schweiß aus dem verbliebenen Auge zu drücken. So nahe geht ihm diese aber witzige Vorstellung, die dummen Sau. Also, nur dass wir uns richtig verstehen, der Alex muss nicht ganz schwer schlucken, weil hier ein Mensch stirbt, beileib nicht. Was ihm so zu schaffen macht, dass er nachts das Augen nicht mehr zukriegt, ist die Vorstellung, irgendjemand könnte dann womöglich auf die Idee kommen, ihn, die dumme Sau, für Bumstis Ableben verantwortlich zu machen, weil er damals den Bumsti so durch sein mediales Dorf getrieben hat, um heute paar Shirts mehr zu verkaufen. Und in dem Fall hätte das völlig unabsehbare Folgen für ihn und dann wird er gar am Ende nicht verbeamtet. Nicht auszudenken. Da kann einem wie dem Alex schon die Träne kommen. Denn immerhin ist er es ja gewesen, der damals erreichen wollte, dass man den Prallo nicht mehr als Trottel wahrnimmt, indem er ihn als Trottel hingestellt hat. Die dumme Sau. Und ohne ihn hätte auch der zukünftige Meuchelmörder ja nie was von Bumsti mitgekriegt, denn wir alle wissen, ging ja erst nach seinem Interview die Rumba richtig los. Und deshalb fühlt sich das Schielböckchen etc. auch so schuldig, dass er die Sache in die Hand nehmen will. Oder genauer, das sollen seine Fans mal machen. Schreibt ihm doch mal in die Kommentare, wie man Bumsti am besten entmündigen oder besser noch gleich einweisen könnte. Das wäre doch das Beste. Wenn man an dieser Stelle seinen haltlos steindummen Eingangsvergleich nochmal bemüht, hätte das Schielböckchen eine Apostroph 38 die Reichspogromnacht auch verhindert, indem er die deutschen Juden vorher einfach entmündigt und zwangschristianisiert hätte. Braunhemden hassen diesen Trick. Also, liebe Fans, der Alex hat keinen Bock, da an irgendwas reingezogen zu werden, also unternehmt gefälligst was. Danke dafür. Ganz zuletzt wird's nochmal richtig eklig, jeder Besucher des Schanzenfestes ist nämlich einfach nur so ein richtiger Blödi, findet jedenfalls der Alex. Und der findet es einfach unfassbar, was ihr mit dem armen dummen Knallkorb anstellt. Wie kommt ihr nur darauf, in die Schanze vordringen zu wollen, um euch an Rainers Elend zu erlaben? Wie kann man sowas nur tun? Wie unglaublich verlogen diese moralische Entrüstung und wie durchschaubar deutlich sie seinem eigenen schlechten Gewissen geschuldet ist, das kriegt er wohl einfach nicht mit, die dumme Sau. Und natürlich hat er auch nicht vergessen, unter dem Video einen Link zu seinem Merch-Shop hinzukleistern. Moralische Entrüstung, Gewissensbisse und an den Haaren herbeigezogene Distanzierung von arschgenau den Leuten, denen er seine pseudokantigen Shirts andrehen will, sind ja nicht komplett ohne den immerhin ehrlich gemeinten Versuch, noch ein paar Kohlen damit zu machen. Also, wenn wirklich mal ein Attentäter in die Schanze vordringt und dem Suppengmobo das Licht ausbläst, dann hoffe ich inständig, dass er dabei ein, selbstverständlich fehlgehandeltes, Fundeling-Shirt trägt. Du dumme Sau.